WDR 3 Hörspiel. Heute mit Sascha Zien. Schönen guten Abend. Über 250 Verhandlungstage und ein Ende ist nicht in Sicht. Der NSU-Prozess ist der größte Strafprozess seit der deutsch-deutschen Wiedervereinigung. Die Verhandlungen ziehen sich wie Kaugummi. Gerade musste wieder unterbrochen werden, weil zwei mutmaßliche NSU-Helfer Befangenheitsanträge gestellt haben. Der Schauspieler, Regisseur und Arzt Tusal Mohl hat den Prozess in München akribisch verfolgt, hat jahrelang zum NSU recherchiert und seine bisherigen Ergebnisse in Hörspielform gebracht. Auch Deutsche unter den Opfern, heißt seine ganz frische WDR-Produktion. Sie erwarten etwas. Sie erwarten vielleicht etwas anderes. Sie haben Angst. Sie haben keine Angst. Sie haben Angst vor fremdklingenden Namen. Sie haben keine Angst vor vertraut klingenden Namen. Sie haben keine fremdklingenden Namen. Sie haben keine Angst vor fremdklingenden Namen. Sie haben Angst vor Fremden. Sie haben keine Angst vor uns. Sie sind eine Mehrheit. Sie bilden eine Einheit. Sie sind Europäer, die sich in ihrer Einheit nicht angegriffen fühlen. Sie denken mit. Sie lesen viel. Sie interessieren sich für dieses Thema. Sie sind Europäer, die sich in ihrer Einheit angegriffen fühlen. Es berührt sie. Sie haben keine Meinung. Es berührt sie nicht. Sie haben eine Meinung. Sie sind unbefangen. Sie sind befangen. Sie hören uns zu, wenn wir mit ihnen sprechen. Ihre Gedanken sind frei. Wir sprechen offen zu ihnen. Sie werden hier nichts hören, was Sie nicht schon gehört haben. Sie werden hier nichts sehen, was Sie nicht schon gesehen haben. Sie brauchen nicht Schiedsrichter zu spielen. Das ist kein Spiel. Alexander Selchow, Nihat Yosufoglu, Gerhard Timstedt, Samuel Kofi Yeboah, Agostino Comboio, Helmut Lea, Matthias Knabe, Georges Gomondai, Silvio Meyer, Alfred Salomon, Karl-Heinz Ruhn, Rolf Schulze, Shahin Çalışı, Hans-Otto Lomatsch, Waltraud Schäffler, Dieter Klaus Kleinen, Sadri Berisha, Emil Wendland, Thorsten Lamprecht, Noyen Fantou, Erich Bosse, Ingo Fingern, Gustav Schneeklaus, Dragomir Kristine, Karl Sidon, Belat Baylal, Matthias Lüders, Horst Hennersdorf, Hans-Georg Jakobsen, Beate Fischer, Eberhard Tenstadt und Ali Bayram. Auch Deutsche unter den Opfern. Von Tusal Mohl. Erster Mord. Enver Şimşek war Blumenhändler in Nürnberg. Er wurde am 9. September 2000 in seinem Verkaufsstand niedergeschossen. Zwei Tage später verstarb er auf der Intensivstation. Enver Şimşek lag auf dem Rücken, der Kopf blutüberströmt, das Gesicht verschwollen. Er wurde 38 Jahre alt und hatte sich, seiner Frau und seinen beiden Kindern den Traum vom eigenen Blumenladen erfüllt. Der Körper wurde von 8 Schüssen getroffen, der 9. war ein Fehlschuss. Von den Ermittlern wurde über Jahre hinweg behauptet, Enver Şimşek habe mit seinem Blumenwagen keine Blumen verkauft, sondern Heroin aus Holland nach Deutschland geschmuggelt. Der erste Schuss war ein Schädelsteckschuss, ein Einschuss in die Oberlippe durch die Oberkieferschneidezähne zwischen Riechkolben und Schädellappen. Trotz der 8 Schüsse starb er nicht sofort. Der Notarzt, der in Begleitung eines RTL-Teams zum Tatort kam, fand ihn röchelnd auf dem Boden vor. Der zweite Schuss war ein Schädelweichteildurchschuss, ein Einschuss in die Unterlippe und Aussprengung des linken, oberen ersten Schneidezahns. Seine Familie sollte verunsichert werden. Von den Ermittlern wurde auch behauptet, dass er seine Ehefrau betrogen hätte. Der dritte Schuss war ein Schädelweichteilsteckschuss mit Einschuss in die linke Wange. Einer der ersten Streifenbeamten am Tatort vermerkte, dass ein schwarzer Mercedes mit einem dunkelhäutigen Pärchen am Blumenstand gewesen wäre. Der vierte Schuss war ein Schädelweichteilsteckschuss mit Einschuss in die rechte Wange, mit Bohnenkerngröße und strahliger Beschaffenheit. Die Täter hatten mit 2 Pistolen auf ihn geschossen. Eine war die Cesca 83, Kaliber 7.65 Browning. Der fünfte Schuss war ein Kopfrumpfsteckschuss mit Einschuss in die linke Wange. Aber die heißeste Spur einen Zeugen lassen die Mordermittler links liegen. Während er mit seinem Sohn im Auto den Blumenstand von Enver Şimşek passierte, sah er einen Mann vor dem Wagen und hörte Schüsse. Der sechste Schuss war ein Rumpfsteckschuss mit Einschuss in die rechte Brustseite. Diesen Mann an dem Blumenwagen beschrieb der Autofahrer als eine männliche Person, so circa 20 bis 30 Jahre alt, sehr groß, über 1,80 bestimmt, eher schlank, hatte eine beigefarbene oder graue Baseballmütze auf, ohne Symbole, und ich konnte keine Haare erkennen. Ach ja, schwarzes, kurzärmeliges T-Shirt, ohne Aufdruck. kurze Radlerhose und helle Sportschuhe. Der siebte Schuss war ein Armdurchschuss an der Beugeseite des linken Oberarms. Die Ermittler haben einen Kollegen vom Sondereinsatzkommando mit Einschussdefekten auf seiner Schutzkleidung markiert und ihn mit Farbmunition beschossen, um die Schlüssigkeit ihrer Annahmen zu überprüfen. Sie gehen davon aus, dass die Schützen vor dem Fahrzeug standen. Der Brustschuss rechts steigt an, der Wangenschuss links steigt an. Schwer einzuordnen war der Mundschuss. Sie schließen nicht aus, dass einer der Schützen dann ins Fahrzeug gestiegen ist, um die liegende Person zwischen seinen Beinen endgültig hinzurichten. Innerhalb von 10 bis 15 Sekunden fielen alle Schüsse. Der achte Schuss war ein Streifschuss an der Streckseite des linken Ellbogens. Die Ermittler kommen schnell zu dem Schluss. Es muss davon ausgegangen werden, dass es den Mördern auf den Tod des Opfers ankam, auch auf die Gefahr hin, von hinzukommenden Tatzeugen beobachtet zu werden, was für eine Affekttat innerhalb der Familie spricht. Die Mörder fotografierten ihre Tat und das noch lebende Opfer. Das Gutachten wurde am 12. September 2000 in Auftrag gegeben. Erstellt wurde es erst 2002. Warum alles so lange gedauert hatte, konnten die Ermittler nach so langer Zeit nicht mehr sagen. Die Sache wurde zurückgestellt, weil andere Dinge vordringlicher waren. Das alles sei untypisch für deutsche Täter. Zweiter Mord, wieder in Nürnberg. Abdurrahim Özüdoğru half häufig in der Änderungsschneiderei aus. In diesem Laden wurde er am 13. Juni 2001 durch zwei Schüsse in den Kopf getötet. Er wurde 49 Jahre alt und hinterlässt eine Tochter. Der erste Schuss traf auf höchstens 2 Meter Entfernung sein Gesicht. Der zweite Schuss drang aus kürzester Distanz in die Schläfe des bereits Niedergesunkenen. Die ballistische Untersuchung ergab, dass die Tatwaffe wieder eine Cesca 83 war. Der damals verantwortliche Ermittler meinte auch hier: So können Deutsche gar nicht morden. Diese Form der Hinrichtung können nur ausländische organisierte Kriminelle. Auch hier fotografierten die Täter wieder ihr Opfer. Dritter Mord. Suleyman Taşköprü, Obst- und Gemüsehändler aus Hamburg. Er wurde am Vormittag des 27. Juni 2001 durch 2 Kopfschüsse aus nächster Nähe im Verkaufsraum des Familienbetriebs niedergeschossen. Er starb mit 31 Jahren. Seine Tochter war damals 3 Jahre alt. Sie schrieb letztens in ihr Tagebuch: Dein Name, Süleyman Taşköprü, ist das beste Wort in meinem Wortschatz. Jedes Mal, wenn ich zu dir spreche, werden meine Schmerzen kleiner und meine Liebe größer. Alles Gute zum Vatertag, Baba. Deine Tochter. 3 Schüsse aus 2 Waffen, mit dabei die Cesca 83. Vierter Mord. Habil Kilic, diesmal ein Obst- und Gemüsehändler aus München. Er wurde am Vormittag des 29. August 2001 in seinem Geschäft ermordet. Dieses Lebensmittelgeschäft hatte der 38-Jährige erst wenige Monate zuvor mit seiner Frau zusammen eröffnet. Der Familienvater starb noch vor dem Eintreffen des Notarztes an seinen Kopfverletzungen. Wann immer von Tätern die Rede ist, werden Türken verdächtigt. Die Mordermittler sagen: Wir stoßen auf eine Mauer des Schweigens in der türkischen Gemeinschaft. Es waren 2 Schüsse. Die Tatwaffe war die Cesca 83. Fünfter Mord. Mehmet Turgut, der Imbiss-Mitarbeiter, starb am Vormittag des 25. Februar 2004 in einem Rostocker Krankenhaus. Der 25-Jährige war gerade aus Anatolien nach Rostock gekommen. Er wurde mit 3 Schüssen in Kopf, Hals und Nacken in der Imbissbude hingerichtet. Das BKA vermutete neben Verbindungen in kriminelle Milieus Familienkonflikte hinter der Tat und fuhr bis nach Südost-Anatolien, um dort den Mörder zu suchen. Die ganze Verwandtschaft von Mehmet Turgut stand unter Mordverdacht. Die Familie Turgut musste das Heimatdorf verlassen und zog in die Stadt Elazığ, wo es endlich keine Nachbarn und keinen Rufmord mehr gab. Wieder wurde mit der Cesca 83 gemordet. Große Erleichterung macht sich in der Familie Turgut erst dann breit, als sie im November 2011, 7 Jahre später, telefonisch vom Cousin aus Deutschland und aus dem türkischen Fernsehen erfuhr, dass Neonazis für den Mord an Mehmet Turgut verantwortlich gemacht werden. Niemand von deutsch-staatlicher Seite hatte der Familie Turgut in der Türkei Bescheid gegeben, dass die Täter Rechtsradikale waren. Bis auf wenige Ausnahmen hat sich bis heute niemand wirklich die Zeit genommen, um sich für die Verdächtigungen zu entschuldigen. In ihrer Rede vom 23. Februar 2012 sagt Angela Merkel: Als Bundeskanzlerin der Bundesrepublik Deutschland verspreche ich Ihnen, wir tun alles, um die Morde aufzuklären und die Helfershelfer und Hintermänner aufzudecken und alle Täter ihrer gerechten Strafe zuzuführen. Daran arbeiten alle zuständigen Behörden in Bund und Ländern mit Hochdruck. Sechster Mord. Diesmal ein Imbissbudenbesitzer aus Nürnberg. Ismail Yashar wurde am Vormittag des 9. Juni 2005 in seinem Geschäft getötet. Mit 5 Schüssen in Kopf und Herz. Der 50-Jährige hinterlässt 3 Kinder. Wieder ist es die Cesca 83. siebter Mord. Theodoros Bulgarides war Mitinhaber eines Schlüsseldienstes in München. Er wurde am frühen Abend des 15. Juni 2005 in seinem Laden getötet. Mit der Cesca 83. Der 41-Jährige war verheiratet und hatte zwei Kinder. Drei Kopfschüsse. Er starb nicht sofort, sondern erstickte später an seinem eigenen Blut. Die Familie Bulgarides beauftragte den türkischstämmigen Rechtsanwalt Yavuz Narim für den NSU-Prozess. Dieser wurde sofort Gegenstand von den Observationen der Ermittler der BAO Bosporus. BAO Bosporus, besondere Aufbauorganisation Bosporus. Die Ermittler konnten sich nicht vorstellen, dass ein Türke eine griechische Familie vertritt. Die BAO Bosporus war die Koordinationsstelle aller Sonderkommissionen. Die BAO Bosporus war die mit Abstand größte Koordinationsstelle, die es je im wiedervereinigten Deutschland gab. Insgesamt gab es 7 Sonderkommissionen bundesweit, alle auf der Suche nach den Mördern. 3.500 Spuren, 11.000 Personen und Millionen Datensätze von Handys und Kreditkarten wurden untersucht. Die BAO Bosporus recherchierte fast ausschließlich im Bereich der organisierten Kriminalität. Im türkisch-kurdischen Milieu. Oder im Bereich Ausländerextremismus, Rauschgiftdelikte oder Geldwäsche. Aber besonders intensiv im unmittelbaren Umfeld der Opfer. So wurde auch seine Ehefrau Yvonne Bulgarides verhört und sollte zugeben, dass sie ihren Mann umgebracht habe. Na klar, Herr Inspektor. Und damit das nicht auffliegt, habe ich vorher mit derselben Waffe 6 Türken bundesweit umgebracht. Die Verwendung derselben Mordwaffe lässt nicht unbedingt auf denselben Täter schließen. Wegen der Verdächtigung verlor Yvonne Bulgarides ihren Job. Achter Mord. Mehmet Kubaschik war mit seiner Frau nach Deutschland gekommen und hatte sich mit ihr in Dortmund eine Existenz aufgebaut. Für seine Tochter und die beiden jüngeren Söhne. Am Mittag des 4. April 2006 wurde er in seinem Kiosk durch 2 Kopfschüsse mit der Cesca 83 getötet. Er wurde 39 Jahre alt. Neunter Mord, nur 2 Tage später. Halit Yozgat war Inhaber eines Internetcafés in Kassel. Der 21-Jährige wird am späten Nachmittag des 6. April 2006 in seinem Internetcafé mit 2 Schüssen in den Kopf getötet. Er stirbt noch am Tatort. Einer der Zeugen aus dem Internetcafé konnte nicht befragt werden. Er konnte erst 2 Wochen später durch verschiedene Fahndungsmaßnahmen ausfindig gemacht werden. Und jetzt erzählen wir euch etwas über den Verfassungsschutz. Klingt langweilig. Ist es aber nicht. Das hier ist der Andreas T. Hallo. Der arbeitet hier. Der Andreas ist nämlich ein V-Mann-Führer. Und was so ein V-Mann-Führer alles macht, dazu kommen wir jetzt. Der Andreas muss nämlich, wenn er zur Arbeit kommt, eine Karte abstempeln. Denn sein Chef, der damalige hessische Innenminister und jetzige hessische Ministerpräsident Volker Bouffier, der möchte gerne genau wissen, wann der Andreas zur Arbeit kommt und wann er wieder geht. Nun sitzt unser Andreas in seinem Büro und telefoniert. Und zwar mit dem Benjamin G. Hallo? Der Benjamin ist ein V-Mann. Wann? Der Benjamin sieht wie ein Rechtsradikaler aus. Wo? Ist er auch. Mhm. Um 16.10 Uhr ruft der Benjamin den Andreas an. Das Gespräch dauert 688 Sekunden. Das sind über 11 Minuten. Dann haben sie genug telefoniert und der Benjamin und der Andreas legen auf. Auf Wiederhören. Um 16.43 Uhr nimmt der Andreas seine Karte und stempelt beim Verfassungsschutz aus. Dann fährt er in 7 Minuten von der Wolfhagener Straße in die Holländische Straße. Denn da arbeitet der Halit Yozgat. Der Halit, der hat von seinem Papa ein Internetcafé geschenkt bekommen. In dieses Internetcafé geht der Andreas rein. Hallo Halit. Er ist zwar verheiratet, lockt sich aber trotzdem um 16.50 Uhr auf seiner Lieblingsinternetseite www.ilove.de ein. Und zwar mit dem Usernamen Wildman70. Klingt ganz schön gefährlich. Das ist der Andreas vielleicht auch. Um 17.01 Uhr fallen in dem Internetcafé auf einmal 2 Schüsse. Das ist relativ laut, hört aber halt nicht jeder. Um 17.41 Uhr, denkt sich der Andreas, jetzt habe ich aber genug gesurft. Genug für heute. Deshalb lockt er sich aus, geht zum Tresen, um beim Halit zu bezahlen. Halit? Aber er sieht den Halit gar nicht. Er legt 50 Cent auf den Tresen, der komischerweise mit roten Tropfen bedeckt ist. Nanu. Und geht. Und wo er hingefahren ist? Naja, die ganze Geschichte klingt komisch. Ist sie auch. Denn um 17.03 Uhr, kurze Zeit später, entdeckt ein Kunde mit dem Vater des Opfers die Leiche direkt hinter dem Tresen. Der Vater des Opfers, Ismail Yozgat, am 41. Verhandlungstag im Oberlandesgericht München. Guten Morgen. Ich begrüße Sie alle respektvoll. Zunächst möchte ich mein herzliches Beileid den Angehörigen der Opfer ausdrücken und Ihnen Geduld wünschen. Ich bedanke mich bei Ihnen, Herr Richter Götzl, für das Interesse, das Sie uns gezeigt haben. Darf ich noch zwei Worte sagen? Die Polizei hat Herrn Temme vernommen, der während des Mordes im Internetcafé war. Dann kommt der Befehl von oben und die Polizei hat Herrn Temme freigelassen. Ich habe vollen Respekt vor Ihnen, Herr Richter Götzl, aber mein Vertrauen in die Justiz ist gesunken. Jetzt komme ich zur Sache. Um 17 Uhr sollte mein Sohn zur Abendschule gehen. Ich wollte ihn ablösen. Immer, wenn ich mich verspätete, wartete er vor dem Internetcafé. Aber da war niemand vor der Tür. Naja, ich dachte, vielleicht repariert Khalid einen Computer. Als ich reinkam, habe ich meinen Sohn da liegen gesehen. Er lag auf dem Bauch. Ich habe ihn auf meinen Arm gelegt, aber er gab keine Antwort. Er gab keine Antwort mehr. Der V-Mann-Führer Andreas Temme lebt weiterhin in Freiheit. Volker Bouffier war ziemlich sauer, dass ein Verfassungsschützer so zeitnah am Tatort war. Weitere Ermittlungen wurden aber auf seine Anweisung hin eingestellt. Die Polizei wollte zwar Andreas Temmes V-Leute aus der Nazi-Szene vernehmen. Aber auch das wurde von Volker Bouffier nicht gestattet. Auch Andreas Temmes V-Mann Benjamin G. durfte nicht vernommen werden. Die Spuren wurden dicht gemacht. In seinem früheren Leben war Andreas Temme Postbote. In seinem Heimatdorf wurde er auch Klein Adolf genannt. Er war überzeugter Nationalsozialist. Bei den Hausdurchsuchungen wurden Bücher gefunden. Wille und Weg des Nationalsozialismus. Auszüge aus Hitlers Mein Kampf. Temme konnte sich neben seiner Tätigkeit bei der Post auch durch andere Eigenschaften als Mitarbeiter für den Verfassungsschutz qualifizieren. Er ist ein begnadeter Sportschütze. Gemeinsam mit anderen Jägern schießt er gerne auf bewegliche Ziele und gewinnt mehrere Schießmeisterschaften. Das Schießen ist seine Hauptleidenschaft. Er hatte illegale Drogen und Waffen zu Hause. Zwei Wochen vor dem Mord an Khalid Yozgat ist der Verfassungsschützer Andreas Temme schriftlich von seinen Vorgesetzten beauftragt worden, sich mit der Ceska-Mordserie zu beschäftigen. In den Vernehmungen hat er später ausgesagt, dass er von dieser Mordserie nichts gewusst habe. Beziehungsweise ihm diese Ceska-Morde nicht bekannt gewesen seien. Temme kam mit seiner Version im NSU-Strafprozess und im Untersuchungsausschuss durch und arbeitet weiter als Beamter beim hessischen Verfassungsschutz. Keiner glaubt, dass Andreas Temme nichts weiß. Und er kommt damit durch. Die Bundesanwaltschaft macht im NSU-Prozess immer wieder deutlich, dass man ja schon die Angeklagten hätte. Und jetzt endlich Ruhe geben solle. Das ist eine singuläre Vereinigung von drei Personen ohne einen Hinweis auf ein Netzwerk. So bezeichnet die Bundesanwaltschaft das Ganze. Das ist eine singuläre Vereinigung von drei Personen. Wir haben jetzt schon die beiden toten Uwes, fünf Angeklagte, neun Beschuldigte und unzählige Verdächtigte, die auf ihr Aussageverweigerungsrecht nach § 55 StPO pochen. Hinzu kommen noch die 45 V-Männer, die vom deutschen Verfassungsschutz über Jahre bezahlt wurden. Die alle das NSU-Trio Zschäpe, Böhnhardt, Mundlos kannten. Kanja Gunther, Maas, Klaus, Peter Beer, Horst Pulter, Ahmed Bahir, hier. Andreas Götz, Werner Weichkum, Boris Moravec, Matthias Kemming, Patricia Wright, Sven Beuter, Josef Anton Gera, Erich Fisk, Augustin Blotzki, Horst Gens, Stefan George, Anton Melis, Frank Böttcher van Bantu, Jana Georgi, Egon Efferts, Farid Gurendul, Nuno Lorenzo, Kurt Schneider, Patrick Thürmer, Peter Deutschmann, Carlos Fernando, Daniela Peerl, Ruth Zillenbiller, Horst Zillenbiller und Karl-Heinz Lietz. Operation Konfetti. Zur Abwechslung mal etwas aus dem Jahr 2011. Am 11.11.2011, an einem Freitagvormittag zwischen 10 und 11 Uhr, da wurde in den Räumen des Bundesamtes für Verfassungsschutz in Köln damit begonnen, NSU-relevante Akten zu vernichten. Also 3 Tage, nachdem sich Beate Zschäpe in Jena gestellt hatte und 7 Tage nach dem Tod der beiden Uwes in Eisenach. Am 11.11.2011 um 11 Uhr? Wer arbeitet da in Köln? Das Datum dieser NSU-Aktenvernichtung ist später rückdatiert worden, auf ein Datum im Februar 2011. Die NSU-Akten enthielten unter anderem Vor- und Nachnamen von V-Männern. Quellenschutz statt Strafverfolgung. Man habe ihre Identität schützen wollen. Also nochmal, Lothar Lingen, langjähriger Leiter des Referats Beschaffung in der Abteilung für Rechtsextremismus. Also ein Mitarbeiter des Bundesamtes für Verfassungsschutz in Köln, beauftragt eine Archivarin mit der Vernichtung der V-Mann-Akten. Was soll vernichtet werden? 6 Akten. Sind das V-Mann-Akten oder sind das Werbungsakten? Das sind V-Mann-Akten. Die werden doch nicht vernichtet. Warum sollen die vernichtet werden? Tun Sie bitte, was ich sage. Das werde ich nicht tun. Sie sind doch nicht der zuständige Referatsleiter der V-Mann-Akten. Ja, das stimmt. Aber ich bin jetzt der Vertreter. Ja, dann geben Sie mir das bitte schriftlich. Anschließend gibt ihr Lingen per Mail Anweisungen zur Vernichtung von 6 V-Männer-Komplexen, die beim Bundesamt für Verfassungsschutz aktiv waren. Am 11.11.2011 muss also die Archivarin gemeinsam mit einem Mitarbeiter von Lothar Lingen in den Keller gehen. Um dort die Akten, die für die Aufklärung der NSU-Morde relevant wären, zu vernichten. Die Archivarin war später vernehmungsunfähig. Sie wurde krankgeschrieben. Später hat sie zugegeben, dass sie von ihrem Vorgesetzten genötigt wurde, die Akten zu vernichten. Kindermord. Michelle Kiesewetter, 22 Jahre alt. Am 25. April 2007 parken 2 junge Bereitschaftspolizisten ihren Streifenwagen an der Heilbronner Theresienwiese zur Mittagspause. Gegen 14 Uhr hallen mehrere Schüsse über den Festplatz. Kurz darauf finden Polizeibeamte Michelle Kiesewetter tot neben dem Polizeiwagen. Ihr ebenfalls junger Kollege überlebt schwer verletzt. Sie wird mit einem Kopfschuss getötet. Die Soko-Parkplatz geht von 2 Tätern aus. Die Nebenklage und einige Experten im NSU-Prozess gehen in diesem Fall von 5 bis 7 Tätern aus. Die Bundesanwaltschaft beharrt darauf, dass es nur 2 Täter waren. Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlos. Die Mörder entwenden den Polizisten ihre Dienstwaffen, die später neben den toten Uwes gefunden werden. Und zum ersten Mal ist die Mordwaffe nicht die Cesca 83. Man hat keinen Hinweis, nichts, fast nichts. Es war einmal, vor langer, langer Zeit, eine unbekannte weibliche Person. Diese ward im ganzen Land gefürchtet unter dem Namen UWP. Doch niemand kannte ihr Gesicht. Keiner hatte sie jemals gesehen. 16 Jahre lang zog sie unheilstiftend durch die Republik. 1993 erdrosselte sie ein armes, altes Mütterlein in Idar-Oberstein heimtückisch mit einem Blumendraht. 2001 erwürgte sie einen guten alten Mann in Freiburg. Sie brach in heimelige Wohnhäuser und prächtige Firmengebäude ein und nahm an sich, was ihr nur gefiel. Der Soko-Einsatzkönig hatte schon 6 wackere Sonderkommissionen ausgeschickt, um UWP zu finden und das Land endlich von Angst und Schrecken zu befreien. Alles, was man von ihr hatte, war eine winzige Spur, die sie überall hinterließ. Eine DNA-Spur. Diese Spur aber fand sich in Deutschland, Österreich und Frankreich. So war sie bei einem Mord an 3 georgischen Mafiosi beteiligt und bei einer Disco-Schlägerei in Linz. Das war seltsam, denn in beiden Fällen schworen alle Tatzeugen, nur Männer gesehen zu haben. Jetzt wusste der Soko-Einsatzkönig, UWP konnte auch ihr Geschlecht umwandeln. Sie war weder Mann noch Weib, war heute hier und morgen dort. Und schließlich erschoss sie auch die arme Polizistin Michelle Kiesewetter. Der Soko-Einsatzkönig rief in seiner Not sämtliche Weise und Wahrsager des Landes zusammen. Doch niemand wusste Rat. Nur ein alter, weiser Mann, ein Professor aus Münster, dachte eine Zeit lang nach und sagte, die Watte. Habt ihr an die Watte gedacht? Doch niemand hörte auf ihn. Auch die österreichischen Ermittler riefen, die Watte, es ist die Watte. Und endlich, nachdem UWP 39 Straftaten ungehindert begangen hatte, folgte der Soko-Einsatzkönig dem Rat des weisen Professors und schickte einen armen Beamten nach Bayern. Der gelangte an einen großen alten Turm. Darin saß ein kleines altes Mütterlein, das verpackte emsig Wattestäbchen. Eins nach dem anderen. um sie dann an die baden-württembergische Polizei zu schicken, die sie für ihre DNA-Tests baute. Und weil das alte Mütterlein jedes Wattestäbchen so sehr lieb hatte, gab sie ihm, bevor sie es auf die Reise schickte, einen kleinen Kuss. Und das war eine der größten Ermittlungspannen der Nachkriegszeit. Denn die DNA der UWP stammte von einer 71-jährigen Wattestäbchenverpackerin. Und das ist schon erstaunlich, wenn man bedenkt, dass das einer der größten und teuersten Polizeieinsätze in der deutschen Geschichte war. 5 Staatsanwaltschaften, 6 Sonderkommissionen und über 100 Sonderermittler suchen 16 Jahre lang nach einer Person, die es gar nicht gibt. Und morgen erzähle ich euch die Geschichte von der ermordeten kleinen Peggy, wo man am Tatort DNA-Spuren von Uwe Bönhardt fand. Erfand. Auch egal. Im August 2014 kommt der Thüringer Untersuchungsausschuss im Abschlussbericht zu dem Ergebnis, dass es sich bei den Ermittlungen zu den NSU-Morden von Seiten der Behörden nicht nur um desaströse Fehler oder Versäumnisse handelt, sondern um gezielte Sabotage. 3 Bände, fast 2000 Seiten, die sich mit all ihren Figurenwendungen und Widersprüchen lesen wie ein großes literarisches Werk. In diesem Bericht geht es vor allem um den Anfang. Darum, wie 3 junge Menschen sich anfreunden, gemeinsam Verbrechen verüben, untertauchen und nie gefunden werden. Besonders geht es aber auch um all diejenigen, die ihnen dabei zugesehen haben, um Menschen wie Helmut Röver. Helmut Röver ist einer der vielen durchtriebenen, widersprüchlichen und gefährlichen Helden dieser 2000 Seiten. Das Kapitel Röver beginnt damit, dass sich keiner daran erinnert, wie er Leiter des Thüringer Landesamtes für Verfassungsschutz wurde. Er selbst kann es auch nicht, weil er betrunken war und dann eines Morgens mit seiner Ernennungsurkunde aufwachte. Nein. Doch. Auf einmal ist er dieser Leiter, der vielleicht mit 6 oder 7 Frauen bei Kerzenschein im Amt die Nächte durchfeiert, der seine Kollegen schikaniert und abends Rotwein aus seinem Büro-Rotweinfässchen trinkt. Nein! Doch! Röver leugnet das alles, zum Beispiel das alberne Büro-Rotweinfässchen. Er hat gegen 2 geschwätzige Ex-Kollegen sogar Strafanzeige gestellt. Nein! Doch! Oh. Eine Kollegin berichtet, wie Röver einmal sagte... Ja, das Dritte Reich hatte nicht nur schlechte Seiten. Wie gesagt, Röver war der Leiter des Thüringer Landesamtes für Verfassungsschutz. Wer die Verfassungsschutzmitarbeiter damals ausgesucht hat, weiß man nicht. Erst vermutete man, dass man damals wahrscheinlich keine Rechtsextremisten angestellt habe. Später erfährt man im Thüringer Untersuchungsausschussbericht, dass dieses wahrscheinlich nicht stimmt. Denn da wird erklärt, dass mehrere Verfassungsschützer Aufsätze in Rechtsaußenverlagen veröffentlicht haben. Und während solche wahrscheinlich nicht rechtsextremistischen Figuren in einem Amt sitzen, die mit rechtsextremen V-Männern rechtsextremistische Personen beobachten sollen, wächst in Thüringen in den 90er Jahren die radikale rechte Szene heran. 11 Jahre lang zieht dann eine rechte Terrorgruppe Morden durchs Land. Nur mit Pannen ist der gesamte Terror nicht zu erklären. 11 Jahre lang wurde von Seiten der Ermittler verbreitet, dass die Morde mit Drogendelikten, Geldwäsche und Menschenhandel der türkischen Mafia zusammenhängen. Der Verfassungsschutz, also der Inlandsgeheimdienst, war in den neuen Bundesländern noch nicht richtig aufgebaut. Man musste noch die Stasi-Strukturen zerschlagen und hatte keine neuen Strukturen aufbauen können. Auch im polizeilichen Bereich nicht. Und dieses polizeiliche Machtvakuum musste gefüllt werden. Das hatte dazu geführt, dass die Sicherheitsbehörden in Ostdeutschland so schnell wie möglich Fuß fassen mussten. Verfassungsschützer pickten sich aus der Nazi-Szene V-Männer heraus. Man wählte die extremistischsten und gewalttätigsten aus und gab diesen Informanten Honorare und finanzielle Unterstützung für ihre Vereine. Diese V-Männer mussten stabile Anziehungspunkte für die anderen Neonazis werden. Wie Tino Brandt, der damalige Chef des Thüringer Heimatschutzes. Aus diesem Verein heraus, der quasi staatlich unterstützt wurde, entstand höchstwahrscheinlich der NSU. Heißt das, dass der NSU eine Konsequenz der Arbeit des Verfassungsschutzes ist? Gegen Tino Brandt liefen mehrere Ermittlungsverfahren, zum Teil wegen schwerster Gewalttaten. In seinen Strafverfahren wurde Tino Brandt als V-Mann damals kein einziges Mal verurteilt. Mehrere Verfahren wurden einfach eingestellt, bis zu seiner Enttarnung 2001. Jetzt sitzt er wegen Kinderprostitution und sexuellen Missbrauchs Minderjähriger in 66 Fällen in Haft. Für seine Arbeit als Spitzel erhielt er über 120.000 Euro. Darüber gibt es sogar Quittungen beim Verfassungsschutz. Das Geld verwendete er für den Aufbau des Thüringer Heimatschutzes. Das hat er vor Gericht zugegeben. Der Verfassungsschutz baute solche Quellen wie Tino Brandt sorgfältig auf und machte sie zu noch besseren Nazis, als sie ursprünglich waren. Man nennt das beim Verfassungsschutz Anfüttern. Man fütterte solche V-Männer an, baute einen sogenannten Honigtopf. Man wollte seinem Vorgesetzten gegenüber zeigen, seht her, was ich für schöne, tolle Informationen habe. So auch bei dem Neonazi Achim Schmidt. Da kamen die Verfassungsschützer auch auf eine grandiose Idee. Achim Schmidt, der könnte doch eine deutsche Sektion des Ku Klux Klan in Baden-Württemberg gründen. Ja, gute Idee. Dann kommen alle Neonazis. Ja, alle Neonazis kommen. Und wir haben die alle unter Kontrolle. Dann müssen wir den aber vor Ermittlungen schützen. Das ist kein Problem. Haben wir da überhaupt noch Geld? Ja, glaub schon, ja. Gut. Das Ganze ist dann aber aus dem Ruder gelaufen. Denn dem Ku Klux Klan sind mehrere Polizisten aus Baden-Württemberg beigetreten, womit beim Verfassungsschutz keiner gerechnet hatte. Auch von der Bereitschaftspolizei in Heilbronn strömten sie in den Ku Klux Klan. Zum Beispiel der Polizeizugführer der ermordeten Michelle Kiesewetter. Das ganze Experiment Ku Klux Klan musste dann abgeblasen werden, um die große Anzahl an Polizeimitgliedern wurde als Zufall abgetan. Mittlerweile hat sich Achim Schmidt in die USA abgesetzt und konnte über ein Jahr vom Bundeskriminalamt nicht aufgespürt werden. Andere, zum Beispiel Journalisten oder Anwälte, haben ihn dort innerhalb von 2 Wochen gefunden und mit ihm Gespräche geführt. Die Medien haben auch immer schön mitgemischt. Im Jahre 2006 wurde der Begriff Dönermorde geprägt und medienwirksam eingesetzt. Wenn die Erschossenen Deutsche gewesen wären, hätte man dann Kartoffelmorde geschrieben? Das schreibt Semja Szymczek, die Tochter des ersten Opfers, in ihrem Buch. Da in unserem deutschen Kulturraum Mord tabuisiert ist, lässt sich folgern, dass der oder die Täter sich den hiesigen Normen und Werten nicht im Entferntesten verpflichtet fühlen. Möglicherweise kommen die Mörder aus dem osteuropäischen oder südosteuropäischen Raum. Das alles steht in einer polizeilichen Pressemitteilung. Man hat es mit einer türkischen Mafia-Organisation zu tun. Diese Organisation ist so geheim und konspirativ, dass die Mitglieder selbst nicht wissen, dass sie Mitglieder dieser Organisation sind. Diese Superorganisation folgt einem rigiden Ehrenkodex. Dieser Ehrenkodex ist seinerseits so geheim, dass die Betroffenen, das heißt die Ermordeten, diesen Ehrenkodex nicht kannten. Und weil sie gegen diesen Kodex verstießen, sind sie ermordet worden. Das war die offizielle Hypothese der Ermittler bis zum Auffliegen der NSU-Mordserie im November 2011. Immer wieder sind Hinweise gekommen, dass es sich bei den Tätern um Neonazis handeln könne. Fast an allen Tatorten wurde laut mehrerer Zeugenaussagen 2 hochgewachsene, mitteleuropäisch aussehende junge Männer gesehen, die in der Regel mit Fahrrädern in Radlerhosen die Tatorte aufsuchten. Eine Frau erkennt in einem Video vom Kölner Bombenanschlag, zu dem wir später kommen, die Männer wieder, die sie bei Mord an Ismail Yashar in Nürnberg beobachtet hat. Ich bin mir ganz sicher. Sind Sie ganz sicher? Ja. Hören Sie auf, so an den Bildern zu wackeln. Sind Sie sich ganz sicher oder ziemlich sicher? Ich bin mir ganz sicher. Sie müssen sich aber hundertprozentig sicher sein. Ich bin mir ganz sicher. Ja, dann schreiben wir einfach. Eine gewisse Ähnlichkeit kann nicht ausgeschlossen werden. Man kann Äpfel mit Birnen nicht vergleichen. Der Kölner Bombenanschlag ist ein globaler Vorstoß gegen Türken. Der Mord in Nürnberg ist eine gezielte Einzelaktion. Ein bayerischer Superermittler namens Josef Wilfling, auch bekannt aus Funk und Fernsehen. Ja, ich bin bis 2009 der Leiter der Münchner Mordkommission gewesen. Dieser Superermittler, der auch viele Bestseller über seine erlebten Kriminalgeschichten geschrieben hat. Ah, Sie meinen Abgründe, wenn aus Menschen Mörder werden. Oder meinen Sie Unheil, warum er jeder zum Mörder werden kann? Wurde einmal im NSU-Prozess gefragt. Herr Zeuge, warum sind Sie mit dem Hinweis, 2 hochgewachsene, mitteleuropäisch aussehende junge Männer in Radlerhosen mit Fahrrädern nicht auf die Neonazis gekommen? Haben Sie etwa schon einmal einen Neonazi auf dem Radl sitzen gesehen? Haben Sie etwa schon einmal einen türkischen Mafia-Gangster in Radlerhosen gesehen? Sie, also, jetzt tun wir fei bitte nicht so, als wie wenn es keine türkische Drogenmafia gäbe, gell? Solche Sätze, wie in Stein gemeißelt, hat Wilfling weiterhin permanent von sich gegeben. Alexander Horn, ein Profiler, der beim FBI ausgebildet wurde, hatte als erster offizieller Ermittler bereits 2006 einen rechtsextremistischen Hintergrund der Morde fokussiert. Und zum ersten Mal keine türkische Mafia-Struktur in Betracht gezogen. Mehrere Jahre vor Entdeckung des NSU hat er eine operative Fallanalyse gemacht und ein Täterprofil erstellt. Und das Ergebnis lautete? Zwei männliche Täter, deutschstämmig, die aus der rechtsextremen Szene stammen, denen die Aktionen der rechten Szene bisher zu lasch sind. Sie müssen vorbestraft sein und sich mit Waffen- und Sprengstoffdelikten gut auskennen. Sie hinterlassen nie ein Bekennerschreiben. Wie es der Thüringer Heimatschutz propagierte. Taten statt Worte. Was Zschäpe Mundlos und Böhnhardt ja auch taten. Und was Zschäpe bis heute weiterhin tut, sie schweigt und schweigt und schweigt. Und schweigt und schweigt. Aber sie hat doch geredet, etwas von ihren neuen Anwälten vorlesen lassen. Ja, aber was denn? Dass sie ihre Katzen geliebt und gefüttert hat? Und dass sie total überrascht war, wenn die beiden Uwes wieder jemanden umgebracht haben? Und dass sie ganz schön böse auf die beiden war? Zurück zu Alexander Horn. Das von ihm erstellte Täterprofil wurde mehrere Jahre vor dem Auffliegen des NSU der BAO Bosporus vorgelegt. Sofort gab es heftige interne Diskussionen. Noch am selben Tag wurde vom bayerischen und baden-württembergischen Innenministerium ein Gegengutachten in Auftrag gegeben. Das Ergebnis lautete: Türkische Mafia-Organisation. Somit war die operative Fallanalyse von Alexander Horn vom Tisch. Diese Analyse wurde lächerlich gemacht und von den polizeilichen Behörden massiv kritisiert. Die Chefermittler meinten zu Horns Methoden: Also ein solches Profiling ist absolut unwissenschaftlich. Sowas haben wir auf der Polizeischule nicht gelernt. Dieselben Ermittler ließen aber einen Wahrsager aus dem Iran einfliegen, der Kontakt mit der Seele eines Opfers aufnahm und herausbekam, dass es türkische Jugendliche waren, die Herrn Taşköprü in Hamburg ermordet hatten. Ich will noch nicht sterben. Ich kann doch jetzt noch nicht gehen. Fahrradnazi, weg! Ich hab Angst. Oh Gott, ich bin tot. Ich sehe ein Licht. Aber warum ich? Ich hab doch noch Wäsche im Trockner. Welcher Tag ist heute? Wenn es sich um rechte Gewalt handelte, galt bis zum Auffliegen der NSU-Terrorzelle 2011 immer nur die Einzeltäter-Theorie. In Deutschland durfte nicht der Eindruck entstehen, dass es eine organisierte rechtsextreme Szene gibt. So auch beim Oktoberfestbombenattentat 1980, dem größten Attentat der deutschen Nachkriegszeit mit 13 Toten und 200 teils Schwerverletzten. Auch hier hieß es rechtsradikaler Einzeltäter. Gundolf Köhler, ein Geologiestudent, der hatte zwar nachgewiesenen Kontakt zur rechtsextremen Wehrsportgruppe Hoffmann und zur Viking-Jugend, galt aber als sexuell frustrierter Liebeskranker Einzeltäter. Erst jetzt, nach 34 Jahren, wird der Fall von der Generalbundesanwaltschaft neu aufgerollt. Diese Theorie hielt sich auch in den 90er Jahren. Wenn in Roosdorf Alexander Selchow, der wurde von einem Neonazi durch Messerstiche umgebracht. Das war ein bekloppter Einzeltäter. Oder Hachenburg, Nihat Yusufoğlu, von Neonazi durch Messerstich ins Herz getötet. Ein Spinner. Oder in Saarlouis, Samuel Kofi Yeboah, bei Brandanschlag ums Leben gekommen. Das war ein rechter Pyromane. Und dann in Friedrichshafen, Agostinho Comboio, von Neonazis verprügelt und erstochen. Ein Vorgang, wie es ihn in jedem europäischen Land gibt. Gif Horn, Helmut Leier, ein Obdachloser im Wald von Neonazis erstochen. Spricht für die Einzeltäter-Theorie. Oder wenn ebenfalls in Gif Horn, Matthias Knabe, so ein Punk, von Neonazis auf die Bundesstraße getrieben wird. Der wurde aber von einem Auto überfahren, da muss man die Kirche da mal im Dorf lassen. In Hohenzelchow, Gerd Himstedt, von Neonazi mit Baseballschläger erschlagen. Ein K.O. Ein asozialer Gewalttäter, mehr nicht. Und in Dresden, George Gomandai, von Neonazis aus der Straßenbahn gestoßen. Oder doch aus Angst selber gesprungen? Nur weil die dabei waren, ist es gleich eine rechte Tat? In Berlin, Silvio Meyer, von Neonazi durch Stiche in die Lunge getötet. Ja, aber... Und wenn in Wülfrath, Alfred Salomon, ein 92-jähriger Holocaust-Überlebender, im Altersheim von einem nicht wesentlich jüngeren Mitbewohner gequält und erschlagen wird... Vielleicht hat er einfach nur noch genervt. Und wenn in Wuppertal Karl-Hans Rohn von Neonazis geschlagen, erstickt und angezündet? Berlin, Wolf Schulze, ein Obdachloser von Neonazis mit Propangasflasche verprügelt, ertränkt und mit Benzin übergossen und angezündet? Es steht mir bis hier. Wissen Sie, wie viele Morde in Berlin überhaupt passieren? Und dann in Meerbusch, wenn Shahin Chalashir in seinem Auto auf der Autobahn von Neonazis gejagt, gerammt und dann aber bei der Flucht aus seinem Auto von anderen Autos überfahren wird? Warum steigt er denn auch aus? Oder in Oranienburg, Hans-Otto Lommatzsch, von Neonazis mit Tritten und Faustschlägen getötet. Jetzt wollen wir den Teufel aber mal nicht an die Wand malen. Geierwalde, Waltraud Schäffler, von Neonazis mit Holzlatte erschlagen. Aber das war eine Deutsche. Bad Breisig, Dieter Klaus Klein, von Neonazi mit Kampfmesser erstochen. Auch Deutsche unter den Opfern. Das waren alles Einzeltäter. Das waren die Einzeltaten mit nachgewiesenem rechtsradikalen Hintergrund. Aber das waren nur ein Viertel der Morde aus dem Zeitraum von 1990 bis 2011. Am 9. Juni 2004 wurden in der Kölner Kolbstraße durch eine ferngezündete Nagelbombe 23 Menschen verletzt. Nur durch großes Glück und großen Zufall kam niemand ums Leben. Die Menschen wurden zum Teil verstümmelt. Viele haben ihre Seh- oder Hörfähigkeit verloren. Bereits am Tag nach der Explosion vermuteten die Anwohner der Kolbstraße einen fremdenfeindlichen Anschlag. Die Anwohner der Kolbstraße glaubten von Anfang an, dass es Neonazis waren. Und zwar dieselben Neonazis, die auch für die Mordserie seit 2000 verantwortlich waren. Von den Ermittlern wurden rechtsextreme Motive belächelt. Stattdessen sind nach dem Nagelbombenanschlag 5 V-Männer in die Kolbstraße eingeschleust worden, um das Vertrauen der Türken zu erlangen. Der Leiter der BAO Bosporus meinte, Rechtsextremismus sei ausgeschlossen. Er habe sogar eine Dönerbude bauen lassen und einen V-Mann reingestellt, in der Hoffnung, dass die Mörder vorbeikommen und den Dönerbudenbesitzer abknallen. Offiziell musste es immer heißen, keine Nazi-Organisation möglich. Der Chefermittler der BAO Bosporus sagte im Untersuchungsausschuss vom Bundestag 2012, wenn bekannt geworden wäre, dass Neonazis durchs Land reisen und wahllos Türken ermorden, hätte dies zu einer Hysterie in der türkischen Bevölkerung geführt. Shh. Und das kurz vor der Fußballweltmeisterschaft 2006 in Deutschland. Der damalige Innenminister Otto Schily wollte davon auch nichts wissen. Nur einen Tag nach dem Nagelbombenanschlag sagte er auf der Kölner Kolbstraße vor laufenden Kameras, die Erkenntnisse, die unsere Sicherheitsbehörden bisher gewonnen haben, deuten nicht auf einen terroristischen Hintergrund, sondern auf ein kriminelles Milieu. Shh. Obwohl Bönhardt und Mundlos, also zwei hochgewachsene, mitteleuropäisch aussehende junge Männer, mit Fahrrädern und der Nagelbombe von den Überwachungskameras des TV-Senders Viva gefilmt und aufgezeichnet wurden. Obwohl es ein 18-stündiges Filmmaterial gab, in dem Bönhardt und Mundlos 20 Mal durchs Bild laufen. Dieses vollständige Video stand bis zum Frühjahr 2013 den Untersuchungsausschüssen und dem NSU-Prozess nicht mal zur Verfügung, weil sich keiner der Ermittler dafür interessierte. Erst als ein Anwalt der Nebenklage das Material aufspürte und es den Untersuchungsausschüssen 2013 übergab, begann die Aufarbeitung. Also 2 Jahre nach der Entdeckung der Terrorzelle. 2014 wäre es nach 10 Jahren verjährt gewesen und vernichtet worden und hätte somit den Ausschüssen und dem NSU-Strafprozess nicht vorgelegt werden können. Also das beste Beweisdokument des NSU-Komplexes war nicht Gegenstand der Asservate. Man hat die Täter auf dem Video bei der Tatbegehung und lässt es einfach links liegen. Stattdessen haben die Ermittler aus Köln andere Methoden eingesetzt. Sie sind zum Beispiel nach München gefahren, um eine Wahrsagerin aufzusuchen. Also eine Wahrsagerin, nicht der vorhin erwähnte Wahrsager aus dem Iran. Diese Wahrsagerin hat eine leere Tonbandkassette abspielen lassen und über das Rauschen auf der Tonbandkassette hat sie Kontakt mit dem Jenseits aufgenommen. Wer sind die Täter? Wer sind die Täter? Türken. Was? Lass nochmal hören. Tue ich das mal zu den Asservaten. Mhm. Das ist ja total wichtig. Gut, dann gebe ich das jetzt Ihnen für den Strafprozess. Nein, das muss zuerst vor den Untersuchungsausschuss. Ah, ich soll erst zu Ihnen kommen. Nein, das muss in den Strafprozess. Ah, okay. Das ist jetzt... Nein, das ist nicht Gegenstand des Strafprozesses. Das muss vor den Untersuchungsausschuss. Ich soll jetzt doch... Das ist mit Sicherheit nicht Gegenstand des Untersuchungsausschusses. Das muss vor Gericht verhandelt werden. Das muss vor Gericht verhandelt werden. Das ist nicht relevant für den Strafprozess. Das muss vor den Untersuchungsausschuss. Hier, das soll jetzt wirklich zu Ihnen kommen. Sind Sie wahnsinnig, hier im Untersuchungsausschuss damit aufzukreuzen? Das gehört zum Strafprozess. Können Sie mir es bitte abnehmen? Geben Sie das dem Untersuchungsausschuss. Das muss zuerst untersucht werden. Hier, das muss zuerst bei Ihnen untersucht werden. Wenn wir es im Untersuchungsausschuss untersuchen, kann es nicht mehr im Strafprozess bestraft werden. Untersuchungsausschuss. Strafprozess. Untersuchungsausschuss. Strafprozess. Untersuchungsausschuss. Strafprozess. Untersuchungsausschuss. Mann! Das ist eine scheiß leere Tonbandkassette. Da ist überhaupt nichts drauf. Das ist total absurd, dass es überhaupt zu den Asservaten genommen wurde. Mann! Das ist genauso absurd wie diese Telefon- und Namensliste, die 98 in der Bombenwerkstatt des Trios in Jena ausgehoben wurde. Diese Liste hat die Zielfahndung des Thüringer LKAs bis Ende 2013 nicht zu Gesicht bekommen. Die ist einfach verschwunden. Und dann taucht sie 2014 wieder auf. Das ist so absurd. Auf dieser Liste stand unter anderem der V-Mann Corelli mit richtigen Namen Thomas Richter. Dessen Geschichte ist auch absurd, denn er hatte nachgewiesenen Kontakt zu Uwe Mundlos und war derjenige, der seinem V-Mann-Führer schon 2006 eine CD mit der Aufschrift NSU übergeben hat. Corelli ist kurz vor seiner Vernehmung an einem unentdeckten Diabetes mellitus gestorben. Das wurde nachgewiesen, aber noch viel absurder ist die Geschichte von Florian Heilig, einem kleinen 19-jährigen Neonazi aus Baden-Württemberg, der gerade aus der Szene aussteigen wollte. Er hat gesagt, er kenne die Mörder von Michelle Kiesewetter. Er soll sich aus Liebeskummer, Achtung, in seinem Auto mit Benzin übergossen und angezündet haben. Am Tag seiner Vernehmung. Seine Mutter glaubt kein Wort. Und seine junge Freundin ist vor kurzem auch umgekommen. Todesursache? Lungenembolie nach Sturz vom Motorrad. Wir spielen Wer bin ich? Wer bin ich? Okay. Wer bist denn du? Wer bist du? Bin ich wichtig? Ja. Ah. Dann bin ich ein Asservat. Nee. Nicht? Nein. Habe ich was mit dem NSU-Prozess zu tun? Ja. Bingo. Bin ich Sturm? Nee. Nein. Stahl? Nein. Her? Nein. Her, mit dem die Chippe mal tot wird, nee. Und so Pulmolfner. So, nee, Sturm kann ich ja nicht sagen. Nee. Bin ich einer von der Presse? Nein. Auch nicht. Bin ich Robert S., der Nazi, der die Chippe immer anhängt? Nee. Nee. Bin ich einer von den Verteidigern? Nein. Ja. Bin ich sonst einer von der Bundesgeneralanwaltschaft? Nee. Ich bin Yavuz Narin. Nein. Daneben. Bin ich Schama oder Hoffmann oder Daimar Gülle? Na, du brauchst nicht alle 62 Anwälte der Nebenklage durchzufragen. Okay, bin ich einer von den Opferangehörigen? Bin ich Dima oder Weingarten? Ein anderer von der Bundesanwaltschaft? Nein. Bin ich Götzl? Nee. Weiter bin ich ein anderer Richter? Auch nein. Nicht. Bin ich einer von den anderen Angeklagten? Nein. Holger, Ralf, André und Carsten? Bin ich überhaupt eine Frau? Ja. Chippe kann ich ja nicht sein, oder? Hab ich eine Uniform an? Richtig schöne. Hab ich eine dicke Knarre? Und einen Knopf im Ohr? Yep. Ab und zu. Ich weiß es. Ich bin die Polizistin, die auf die Chippe aufpasst. Richtig! Ey, was guckst du? Bin ich Kino? Was ist das Problem? Du bestinkst. Du mich verstehst? Du bestinkst. Ich mach dein Gesicht Schlägerei, du Opfer. Tagtäglich. Immer fick mich. Tagtäglich muss ich mir sowas anhören. Diese Respektlosigkeit fängt bei denen schon im Kindesalter an. Wir werden täglich beleidigt, wenn wir uns in Uniform auf der Straße zeigen. Im Einsatz ist ein Gespräch in einem ruhigen Tonfall mit denen gar nicht möglich. Wir werden ständig mit denen konfrontiert. Meistens sind sie aus dem türkisch-kurdischen Milieu. Mittlerweile sind auch viele Syrer oder Nordafrikaner dabei. Oder Russen. Inzwischen habe ich 12 Dienstjahre auf dem Buckel. Ich bin Polizeioberkommissarin bei Polizeipräsidium München, Direktion K. Ich habe mit den Migranten mehr Probleme als meine Kollegen. Die denken, ich bin einer von denen, so ein Kanakenkomplize, und sprechen mich in ihrer Sprache an. Gel, Bürsigara, Ichelim. Damit wollen die mich locken. Wissen Sie, was ich neulich gelesen habe? Polizisten fahren Streife und werden von Migranten verprügelt. Die können doch hier nicht schalten und walten, wie sie wollen. Die haben hier in unserem Land mittlerweile ihre eigenen Gesetze. Es kann doch nicht sein, dass wir als Polizeibeamte keine Rechte mehr haben. Wo sind wir denn mittlerweile gelandet? Verstehen Sie mich richtig? Ich rede nicht von allen Ausländern. Ich rede von denen, die uns tagtäglich auf Streife begegnen. Da können Sie gerne mal mitkommen. Jetzt bin ich hier für 8 Wochen. Und das ist meine Hauptbeschäftigung. Manchmal schlafe ich auch ein. Das ist doch eh nur ein Schauprozess. 150.000 Euro pro Tag. Und heute ist der 592. Verhandlungstag, rechnen Sie mal selber. 10 Zeugen haben bis heute hier ausgesagt. Ich habe das jetzt im Internet nachgelesen. Das hat sich mit meiner Wahrnehmung vermischt. Oh, das weiß ich nicht mehr. Das ist mir nicht erinnerlich. Wir haben doch nur gespielt. Das ist nichts Politisches, Pogromli. Das ist nur ein Spiel. Geh zum nächsten KZ und liefere die gefangenen Juden ab und zahl dem Besitzer das Doppelte der normalen Miete. Wissen Sie noch, was Sie 1998 gemacht haben, Herr Vorsitzende? Ich weiß es nicht. Die Polizeioberkommissarin, bitte auf Ihren Platz. Die Angeklagte betritt den Raum. Da kommt sie. Die Chippe. Seit Jahren wartet die Generalbundesanwaltschaft auf eine Erfolgsgeschichte. Und die bekommt sie heute auch. Und dann ist wieder alles in Ordnung. Es ist ja nur eine singuläre Vereinigung von 3 Personen. Guten Morgen. Ich begrüße die Damen und Herren der Verteidigung. Guten Morgen. Die Generalbundesanwaltschaft, guten Morgen. Die Nebenkläger mit ihren Anwälten, guten Morgen. Ich komme heute, am 9. November 2021, zum Abschluss der Sitzung des 6. Strafsenats des Oberlandesgerichts München. Es kommt zum Aufruf, das Verfahren gegen Beate Zschäpe. Ich stelle die Präsenz fest. In der Strafsache gegen Beate Zschäpe, geboren am 2.1.1975, wohnhaft in Jena, wegen versuchten Mordes in Tateinheit mit schwerer Brandstiftung sowie wegen Bildung einer terroristischen Vereinigung, ergeht im Namen des Volkes folgendes Urteil. Die Angeklagte wird wegen schwerer Brandstiftung gemäß § 306 StGB sowie wegen Bildung einer terroristischen Vereinigung gemäß § 129a StGB zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von 10 Jahren ohne Bewährung verurteilt. Des versuchten Mordes wird die Angeklagte aufgrund mangelnder Beweise freigesprochen. Die verwirkte Freiheitsstrafe gilt gemäß § 51 Absatz 1 StGB wegen der Dauer der Untersuchungshaft als verbüßt, sodass die Angeklagte ab sofort auf freien Fuß zu setzen ist. Die Angeklagte trägt die Kosten des Verfahrens. Bitte nehmen Sie Platz. Zu den Gründen. Die Angeschuldigte Beate Zschäpe und die am 4. November 2011 in Eisenach verstorbenen Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlos verband seit den 1990er Jahren eine enge persönliche Beziehung, die auf einem gemeinsamen nationalsozialistisch geprägten völkisch-rassistischen Weltbild gründete. Der Kreis ihrer Unterstützer und Gehilfen war auf wenige Vertraute begrenzt. Dazu gehörten insbesondere die Mitangeschuldigten André G. und Holger G. sowie, jedenfalls in den Anfangsjahren, die Mitangeschuldigten Ralf W. und Carsten F. Alexander Selcho, Nihat Yusufolu, Gerd Himstedt, Samuel Kofi Gibor, Agostinho Comboio, Helmut Lea, Matthias Knabe, Georges Komondai, Silvio Meyer, Alfred Salomon, Karl-Hans Rohn, Rolf Schulze, Shahin Chalashir, Hans-Otto Lomatsch, Waltraud Schäffler, Dieter Klaus Klein, Sadri Berisha, Emil Wendland, Thorsten Lamprecht, Nguyen Van Thu, Erich Bosse, Ingo Finnern, Gustav Schneeklaus, Dragomir Christinel, Karl Sidon, Beleid Bailal, Matthias Lüders, Horst Hennersdorf, Polong Jamba, Hans-Georg Jakobsen, Beate Fischer, Eberhard Tenstedt, Ali Beirat, Hans-Werner Gärtner, Jörg Danek, Dieter Eich, Helmut Sackers, Bernd Schmidt, Yvonne Hartkemper, Thomas Goretzki, Matthias Larisch von Reutowitz, Alberto Adriano, Falko Lüttger, Jürgen Seifert, Klaus-Dieter Gericke, Norbert Plath, Eckhard Rütz, Mohammed Belhatsch, Fred Blank, Willi Vrug, Dieter Manske, Klaus-Dieter Harms, Arthur Lampel, Doris Botz, Ahmed Sarlak, Klaus-Dieter Lehmann, Marinus Schöberl, Ronald Masch, Kairat Batisov, Mechthild Uckstedt, Hartmut und Alja Nickel, Gerhard Fischhüller, Enrico Schreiber, Andreas Börke, Viktor Filimonov, Alexander Schleicher und Waldemar Ickert, Martin Görges, Oleg Walger, Tim Meyer, Thomas Schulze, Andreas Pietschak, Rick Langenstein, Karl-Heinz Teichmann, Bernd Köhler, Peter Seibert, Kamal Kinal und Doi Duan Pham. Auch Deutsche unter den Opfern von Tusal Muhl. Mit Marina Frenk, Christian Löber und Karl Beike. Sowie Ernst August Scheppmann, Ann Kuhn, Thomas Anzenhofer, Caroline Wirth und Tusal Muhl. Technische Realisation Alexander Buske, Regieassistenz Farisa Remese. Musik, Texteinrichtung und Regie Hamann. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 2017, Dramaturgie Nathalie Schallis.